Geil, Sonne in die Fresse, nicht auf Hawaii. Alle breit, wir sind alle geil. Sonne in die Fresse, nicht auf Hawaii. Alle breit, wir sind alle geil. Sonne in die Fresse, nicht auf Hawaii. Alle breit, wir sind alle geil. Sonne in die Fresse, nicht auf Hawaii. Alle breit, wir sind alle geil. Wir brauchen kein Shampoos, keine Kokosnüsse und Mangos. Wir, Wodka und viel nackte Haut, die Beste machen uns taub. Lass mal die Yacht im Hafen, lass mal lieber nicht mehr schlafen. Alle voll dabei, wir sind Malle, Malle, Malle, Malle geil. Sonne in die Fresse, nicht auf Hawaii. Alle breit, wir sind alle geil. Sonne in die Fresse, nicht auf Hawaii. Alle breit, wir sind alle geil. Malle, le, le, le, Malle geil. Malle, le, le, le, Malle geil. Malle, le, le, le, Malle geil. Malle, le, le, le, Malle geil. Wir verzichten auf Wellness, schüchtern bis wieder hell ist. Keine 5 Sterne, Copacabana, Schinkenstraße, Hotel Niagara. Lass mal die Yacht im Hafen, lass mal lieber nicht mehr schlafen. Alle voll dabei, wir sind Malle, Malle, Malle.